Доброе утро. Guten Morgen. У меня такой восторг внутри. Ich habe so ein schönes Gefühl in mir drin. Потому что Господь, Он так благ. Weil der Herr so gut ist. И Он так любит. Und er liebt so sehr. Он знает нас, но любит все равно. Er kennt uns, aber er liebt uns trotzdem. И знаешь, Его любовь, она просто вот бурлит. Und weißt du, seine Liebe, sie sprudelt einfach. Я сегодня тоже буду про штормы говорить. Und ich werde heute über die Stürme reden. Но я хочу, чтобы ты видел вот эту бурлящую Божью любовь твою. Aber ich möchte, dass du diese sprudelnde Liebe in dir drin siehst. Господь, Он верный. Der Herr ist treu. Аминь. Amen. Дорогие, наша жизнь настолько сложна. Meine Lieben, unser Leben ist so kompliziert. И все на таких больших скоростях. Und alles hat sein Tempo. И знаете, нам без Божьей помощи никак не обойтись. Und wisse, ohne Gottes Hilfe kommen wir nicht drumherum. И вот наша серия «Пробужден для осознанной жизни». Und unsere Serie heißt «Erweckt zum erweckten Leben». Это очень хорошая тема. Und das ist ein sehr gutes Thema. Чтобы оставаться сфокусированным на Господе. Damit wir immer im Fokus den Herrn haben. Это помогает нам оставаться пробужденными для Божьих действий в нашей жизни. Das verhilft uns auch dazu, dass wir erweckt bleiben für Gott, seine помогает Werke. Нам жизнь, жить осознанно. Dass wir auch aufmerksam leben können. Скажи «Аминь». Sag «Амен». И мы не хотим быть формальными христианами. Wir wollen keine formellen Christen bleiben. Мы хотим быть пробужденными. Wir wollen erweckte Christen пробужденными. Sein. Erweckte Christen. Огненными. Also wirklich mit Feuer in uns drin. Пусть Господь тебя сегодня зажжет, зажжет, как правильно говорить. Der Herr soll seine Flamme in dir aufwachen. Давайте мы прочитаем из Библии Второзаконие 13 глава. Lass uns jetzt aus der Bibel lesen, das ist 5. Mose 13, По-русски 4 стих, по-немецки почему-то 5. In der russischen Bibel, das ist der Vers 4, yeah. In der deutschen 5. Mm-hmm. Господу Богу вашему последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и глаз Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Ну вот в этом вот все сказано уже, правда? Also damit ist alles eigentlich schon gesagt. Сейчас вот время отпусков у нас. Also jetzt ist die Urlaubszeit. И многие полетели там куда-то на солнышке погреться. Und viele fliegen jetzt dort, wo Sonne ist, um sich ein bisschen dort zu wärmen. Поэтому такая вот самолетная тема, она сегодня будет кстати. Also heute reden wir ein bisschen über Flugzeuge. Mm-hmm. Вот представь себе, что ты оказался в экстренной ситуации. Stell dir vor, du bist in einer Notlage. Оба пилота вышли из строя. Die Piloten also können nicht mehr steuern. Тебе нужно сесть за штурвал и вести самолет. Du musst dich jetzt an das Lenkrad setzen und das Flugzeug lenken. Вот ты понятия не имеешь, как это делать. Aber du hast keine Ahnung, wie man das macht. Вот в кино только видел, да? Im Kino hast du, in einem Film hast du schon mal gesehen. Кто-то такой вот сумасшедший бросается к штурвалу, там спасать всех людей. Also, dass die verrückten Jungs sich an das Lenkrad setzen und dann retten die ganze Welt. Голос диспетчера звучит у него. Und dann er hört die Stimme vom Dispatcher. Он там какие-то кнопки нажимает, там что-то рулит, да? Und dann er drückt jeden Knopf und dann versucht er zu lenken. Все это что-то там такое переворачивается, как катастрофа, и в последний момент все кончается хорошо. Also, да? Es passiert fast eine Katastrophe, aber zum Schluss kommt doch alles gut zu Ende. И вот ты оказываешься в подобной ситуации. Und stell dir vor, du bist in so einer Situation. Страшно. Hast du Angst? Страшно. Hast du Angst? Очень, ja, правда? Du hast Angst. Okay. Вот, может быть, ты даже сумеешь удержать самолет пару минут в воздухе. Vielleicht schaffst du das Flugzeug in der Luft zu halten paar Sekunden, paar Minuten. Но как маневрировать, как посадить самолет? Aber wie soll man dazu bringen, dass das Flugzeug landet? Вы знаете, наша жизнь, она идентична тому, weißt du, unser Leben ist identisch dem, как если бы мы пытались вести самолет без опыта. Wenn wir jetzt ein Flugzeug steuern würden ohne jegliche Erfahrung. Потому что никто из нас раньше не жил. Weil keiner hat uns, von uns da so gelebt. Vorher so gelebt. И никто из нас не знает, как вот правильно поступать в какой-то конкретной ситуации, потому что мы раньше этого не испытывали. Эта ситуация вновь для нас. Und vielleicht ist es eine neue Situation und du weißt nicht, wie du in dieser Situation handeln sollst, weil du so eine Situation noch nie davor hattest. Когда ты родился, никаких инструкций не последовало для тебя. Wo du geboren wurdest, hattest du keine Anweisungen bekommen. Где там каждый день расписан и написано вот поступать так, так, так. Wo du einen Plan bekommen hast, wie du handeln sollst. Конечно, ты скажешь, у меня есть Библия. Ja, du kannst ja sagen, ich habe habe ja die Bibel. Это инструкция моей жизни. Das ist die Anweisung meines Lebens. Ну так надо же дойти еще до этой инструкции. Aber man muss ja diese Anweisung noch verstehen. Но все равно каждый день встречаются какие-то ситуации, с которых тебе нужно выбраться живым. Aber trotzdem kommst du jeden Tag auf eine neue Situation zu, wo du versuchen willst rauszukommen. Да, смотрите, но у нас есть надежда. Aber schaut, wir haben die Hoffnung. Выйти из этой жизни с наименьшими потерями, так сказать. Aus dem Leben rauszukommen, damit wir am wenigsten drunter leiden. Если доверить штурвал нашего самолета опытному пилоту Wenn Иисусу, wir das Lenkrad an den erfahrenen Piloten übergeben, das ist der Jesus, чтобы он помог тебе выруливать в твоих кризисных ситуациях, dass er dir auch hilft, in solchen Situationen rauszukommen. Потому что он жил в таком же мире, что и ты и я. Er hat genau in der Welt gelebt, wie du und ich. Он знает все эти ситуации. Und er kennt alle diese Situationen. Он знает, для чего мы с вами родились. Er weiß auch, wofür wir geboren wurden. Он знает, из какого мы теста, в конце концов. Er weiß auch, aus welchem Körper wir bestehen. Да, но вопрос в том, доверяем ли мы ему штурвал своей жизни. Aber die Frage besteht darin, ob wir das Lenkrad unseres Lebens ihm anvertrauen können. Здесь есть верующие? Gibt's hier gläubige Menschen? Halleluja. Если ты веришь Господу, Wenn du dem Herrn glaubst, что Он всемогущий, dass er ein allmächtiger Gott ist, что Он может управлять твоей жизнью, dass er dein Leben lenken kann, да, и что Он надежный пилот, dass er ein zuverlässiger Pilot ist, тогда воздай ему славу сейчас. Dann gib ihm die große Ehre. Да, Господь. Ja, Herr. Halleluja. Спасибо. Halleluja. Danke dir, Vater. И моя тема сегодня. Mein Thema heute, Иисус в твоей буре. Jesus in deinem Sturm. Да, вот прошлое воскресенье мы слышали историю про Андрея и Филиппа. Letzten Sonntag haben wir die Geschichte über Andreas und Philippus gehört. Как они проявили свою веру. Wo sie ihren Glauben zeigen konnten. Да, и мы пришли к выводу. Und wir haben die Schlussfolgerung daraus gezogen. К какому выводу мы пришли? Welche Schlussfolgerung haben wir daraus gezogen? Твоя вера должна расти. Dein Glaube soll wachsen. Твоя вера должна расти. Dein Glaube soll wachsen. Твоя вера – это твой личный самолет, который донесет тебя до небес. Dein Glaube ist dein persönliches Flugzeug, was dich zum Himmel hinaufbringen wird. Но что еще очень важно? Und was ist noch dabei sehr Чтобы wichtig? Твой самолет был заправленный. Denn, да? Dass dein Flugzeug mit Benzin, Treibstoff gefüllt одно дело, ist. Когда на автобане закончился бензин, как бы не так страшно. Ты also, на земле, wenn да? du auf der Autobahn zum Beispiel bist, im Auto unterwegs, dann ist es nicht so schlimm, wenn ну, Benzin ausgeht. В небе вот как-то будет посложнее, Aber да? wenn du in der Luft bist, dann wird das kritisch sein. Поэтому не пропускай свои заправки. Deswegen verpasse nicht diese Tankstellen. Да, заправляй полный бак, чтобы запасом было. Tanke doch den ganzen Tank, damit du noch im Vorrat was hast. Okay, я хочу рассмотреть следующую историю. Ich möchte die nächste Geschichte näher anschauen. Она является продолжением вот нашей истории с насыщением 5000 человек. Das ist auch die Fortsetzung, wo Jesus 5000 Menschen gesättigt hat. Давайте мы прочитаем из Матфея 14 глава. Lass uns 23 по 32 стих. Aus Matthäus 14, 23 bis 32 lesen. Mhm. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm, und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Und Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Вот такая история. So eine Geschichte. Я думаю, вы ее знаете. Ich glaube, ihr kennt alle diese Geschichte. Люди наелись. Die Menschen haben sich satt gegessen. Иисус отпускает их домой. Und Jesus entlässt sie nach Hause zu gehen. И он говорит своим ученикам: "Плывите на другую сторону, отдохните." Und er sagt seinen Jüngern: "Also fahrt an das andere Ufer und erholt euch." Солнце уже садится. Die Sonne geht bereits unter. Но еще не наступил вечер. Aber der Abend ist noch nicht da. Иисус видит, что его ученики устали. Aber Jesus sieht, dass seine Jünger müde geworden sind. Да, вы знаете, 5000 человек, кроме женщин и детей. Wisst ihr, 5000 Menschen ohne Frauen und Kinder. Но это такой, нехилый такой сервис, да, который ученики сделали. Ist auch keine leichte Aufgabe, die Jünger jetzt vollbracht haben. То есть я так почитала, что приблизительно на каждого ученика где-то 700 клиентов выходило. Ich habe so gelesen oder nachgezählt, dass für einen Jünger ungefähr 700 Menschen waren. Да. Конечно, они устали. Ja, natürlich waren die alle Иисус müde. Отправляет их отдохнуть. Und Jesus schickt sie jetzt, sich zu erholen. Ученики садятся в лодку. Und, die Jünger setzen sich ins Boot. Начинают грести. Und die fangen an zu rudeln. Но когда они уже на середине Галилейского озера, wo sie schon mitten vom Galiläischen Meer waren, поднимается шторм. Aber der Sturm kommt auf. Мы когда были на экскурсии в Израиле, нам Wisst рассказывали, ihr, wo wir noch in Israel waren und man hat uns erzählt, что особенности Галилейского озера в том, что там спонтанно возникают бури. Die Besonderheiten an Galiläischen Meer ist, dass dort spontan Stürme aufkommen. Вот только все было тихо, и вдруг раз и шторм. Es war alles, also es gab eine Stille und dann auf einmal kommt ein Sturm auf. Сейчас это озеро не такое уже большое, а раньше его даже морем называли. Also dieser Fluss ist, oder dieser See ist nicht mehr so groß, aber früher war er wie Meer. И вот ученики как раз попадают в такую ситуацию. Und die Jünger, die kommen in solche Situationen. Они на середине озера. Die sind also mitten im Meer. Поднимается шторм. Und der Sturm kommt auf. Они борются с волнами. Und die versuchen gegen diesen Wellen anzukämpfen. И вдруг они видят, что Иисус идет. Und auf einmal sehen sie, dass Jesus kommt. Когда написано, что когда они увидели Иисуса, они проплыли уже где-то 30 стадий. Und es steht geschrieben, also wo sie Jesus gesehen haben, da waren sie schon ein bisschen weiter weg vom Ufer. Это вот где-то 6 километров по нашему. Das sind ungefähr 6 Kilometer, dass sie weit entfernt waren. Это случилось в четвертую стражу ночи. Das ist alles in der vierten Nachtwache passiert. То есть приблизительно между 3 и 4 часами утра. Also ungefähr von 3 auf 4 Uhr morgens. То есть получается, как с тех пор, как они сели в лодку и вот увидели Иисуса, прошло где-то около 9 часов. Es sind ungefähr 9 Stunden vergangen, wo sie sich ins Boot gesessen haben und Jesus gesehen haben. Как бы, пешком бы быстрее дошли, да? Also vielleicht wären sie schneller zu Fuß unterwegs Почему gewesen. Они так долго плыли? Warum waren sie so, haben sie so lange gebraucht, um Да потому что ветер им был противный. Weil der Wind kam ihnen entgegen. Он бил им в лицо. Und schlug sie ins Gesicht. То есть фактически они доплыли до середины. Also sie waren fast in der Mitte von diesem See. Поднялся шторм. Der Sturm ist aufgekommen. И потом их просто бросало туда-сюда. Они просто крутились на месте. Und dann wurde das Boot hin und her geschmissen. Aber die blieben auf dem gleichen Platz. Да еще Иисуса с ними нет. Und Jesus war nicht mit ihnen Иисуса dabei. С ними нет. Jesus war nicht mit как ihnen в той dabei. Прошлой ситуации. Wie in der letzten Situation. Помните, когда они плыли, попали в похожую ситуацию. Wo sie auch auf dem See waren und auch in die gleichen Situationen geraten sind. Но Иисус был с ними, он устал, он спал в этой лодке. Aber Jesus war mit ihnen, aber er war müde und schlief im Schiff. И когда они закричали, Иисус, мы погибаем. Wo sie geschrien haben, Jesus, wir kommen um. Он встал, запретил ветрам и волнам. Dann ist er aufgestanden und hat den Wellen befohlen, still zu sein. И тогда они сказали: "О, кто же это, что волны, ветер и волны повинуются ему?" Und dann haben die gesagt: "Ja, wer ist das, dass ihm auch der Wind und die Wellen sich gehorchen?" Я думаю, что тогда у них закралось вот это сомнение: "А действительно ли Иисус тот, за кого мы его принимаем?" Vielleicht in dem Moment haben sie auch Zweifel bekommen: Ist er wirklich tatsächlich derjenige, für den wir ihn halten? Вот кто для тебя сегодня Иисус? Wer ist Jesus heute für dich? Кто для тебя сегодня Иисус? Wer ist Jesus heute für dich? И вот теперь похожая ситуация. Jetzt eine ähnliche Situation. Иисуса с ними нет. Jesus ist nicht mit ihnen dabei. Ученики в отчаянии. Und die Jünger, die sind verzagt. А они гребут, они еще опытные моряки, вы же помните, die да? Die waren aber alle erfahrene Fischer, oder nicht Fischer, sondern Seeleute. Вот такая ситуация. So eine Situation. Вы знаете, в нашей жизни тоже бывают похожие ситуации. Wisst ihr, wir haben manchmal auch sehr ähnliche Situationen bei uns im Leben. Представьте себе, ученики обслуживали вот эти 5 с лишним тысяч человек. Stell dir vor, diese Jünger haben mehr als 5000 Menschen gedient. До этого они были с Иисусом. Davor waren sie mit Jesus unterwegs. Помогали ему там в его служении. Sie haben Jesus in seinem Dienst geholfen. Кругом люди, там болезни, проблемы какие-то. Überall sind Menschen, Krankheiten oder irgendwelche Anliegen. Какие-то бесноватые там. Oder irgendwelche dämonbesessene Menschen. Тут фарисеи со своими интригами. Dort sind die Pharisäen mit ihren Geschichten. Но мы еще даже не знаем, что было до этого. Wir wissen aber nicht, was alles davor passiert. То есть жизнь рядом с Иисусом, она достаточно напряженная, да? Also das Leben in der Nähe von Jesus ist manchmal sehr anstrengend. Может быть, у тебя тоже так бывает. Vielleicht ist bei dir auch so im Leben. Что ты служишь Богу? Dass du Gott dienst. Ты хочешь исполнить Его волю? Du möchtest seinen Willen ausführen. Ты что-то делаешь в церкви, ты жертвуешь. Du machst irgendwas in der Gemeinde, du opferst. Может быть, даже подустал так вот, ну как бы отдохнуть бы, да? Vielleicht bist du ein bisschen müde geworden und willst dich ein bisschen erholen. Разве ты не заслужил отдых? Hast du es nicht verdient, sich zu erholen? Заслужил. Natürlich hast du es dir verdient. И только ты хочешь отдохнуть. Und jetzt, wo du dich erholen möchtest. А тут как бы из огня да в полымя, да? Und jetzt bist du von einem Feuer in die andere Flamme hinein. И закрутило. Und dann ging es weiter. И ты гребешь, гребешь, гребешь. Und dann rudest du weiter und weiter und weiter. Ветер противный. Und der Wind kommt dir entgegen. И все на месте, все на месте. Und alles bleibt auf seinem Platz. Ты кричишь к Богу. Und du schreist zu Gott. А его вроде бы и нету. Und es kommt dir so vor, dass er nicht и da ist. И тебе кажется, что твоя лодка пустая. Und du denkst, dass dein Boot leer ist. Что ты как будто все напрасно. Dass alles umsonst ist. Знакома ситуация кому-нибудь, ist да? Ist dir eine solche Situation mm-hmm. ähnlich? Но вдруг ученики видят Иисуса, идущего к ним по волнам. Aber auf einmal sehen die Jünger Jesus ihnen entgegenzukommen. Призрак, мы все погибнем. Auf Meer. Und sie denken, das ist ein Gespenst, wir werden jetzt alle umkommen. Представляете, они все еще верили в свои приметы. Stell dir euch vor, die haben immer noch an diese Aberglaube, also diese Aberglaube gehabt. Вот увидел призрак, шторм, все, значит, смерть твоя идет. Also ein Gespenst auf dem Meer, dann ist der Tod dir nah. Они даже не понимали, что призрак и Иисус это несовместимые понятия. Die haben nicht verstanden, dass Gespenst und Jesus nicht eins ist. Но где же ваша вера? Wo ist euer Glaube? Эх, опять вы экзамена не сдали. Schon wieder habt ihr nicht bestanden eure вот Prüfung. Иисус идет к ним по волнам. Und Jesus läuft auf dem Wasser zu ihnen entgegen. Когда ты находишься в шторме. Wenn du dich mitten in einem Sturm befindest. Когда ты борешься с волнами по жизни. Wenn du gegen diesen Wellen im Leben ankämpfst. Может быть, ты в отчаянии уже. Vielleicht hast du Zweifel. Может быть, тебе даже кажется, что Бог не слышит. Vielleicht denkst du, Gott hört dir nicht zu. Но Иисус появится вовремя. Aber Jesus wird rechtzeitig erscheinen. Иисус появится вовремя. Jesus wird rechtzeitig erscheinen. Он контролирует ситуацию. Er hat die Situation unter seiner Kontrolle. И когда он появится, ты не можешь ему сказать. Und wenn er kommt, dann kannst du ihm nicht sagen. Иисус, ты не понимаешь мою ситуацию. Jesus, du verstehst meine Situation nicht. Он понимает. Er versteht es. Потому что он шел по точно таким же волнам, с которым борешься ты. Weil er ist den gleichen Wellen gegangen, wie du gerade gehst. Он также боролся с этим противным ветром, как и ты. Er musste auch diesen Wind ankämpfen, wie du gerade vielleicht anzukämpfen hast. И он говорит, это я, не бойся. Und er sagt, ich bin es, hab keine Angst. Он протягивает тебе свою руку. Er streckt seine Hand entgegen. Держи aus себя. Und er hält dich fest. Ты не потонешь. Und du wirst nicht untergehen. Смотри на Иисуса и иди. Schau auf Jesus auf und только dann верь. Zu Jesus auf und только dann верь. Hab Glaube und geh weiter. Не так важна буря. Der Sturm ist nicht so wichtig. Как то, куда устремлен твой взгляд. Wie der Blick, wo er hingerichtet ist. Понимаете меня? Versteht ihr mich? Вот как Петр. Wie der Petrus. Он стал тонуть. Er ging unter. Потому что он перестал смотреть на Иисуса, стал смотреть на волны. Weil er hat aufgehört auf Jesus zu gucken, sondern hat sich die Wellen angeschaut. Вы помните, он сначала пошел по воде. Ihr wisst ja, hat angefangen auf dem Wasser zu laufen. Это было чудо. Und es war auch ein Wunder. Но когда он перестал смотреть на Иисуса, aber wo er aufgehört hat auf zu Jesus он aufzuschauen, начал тонуть. Dann ging er unter. Но ты смотри на Иисуса. Aber du schau auf Jesus. В твоих жизненных ситуациях. In deinen Umständen des Lebens. Тогда ты не будешь замечать, насколько страшны эти волны вокруг тебя. Dann wirst du gar nicht merken, wie schrecklich diese Wellen dich herum sind. И когда Иисус вошел в лодку. Und wo Jesus in das Boot hineinging. Тогда ветер стих. dann legte sich der Wind. Это очень важно, чтобы Иисус был с тобой в лодке. Es ist sehr wichtig, dass Jesus in deinem Boot ist. Даже если тебе кажется, auch wenn du denkst, если тебе кажется, auch wenn du denkst, что его там нет с тобой, dass Jesus nicht mit dir im Boot drin sitzt, он все равно протягивает свою руку тебе. Er streckt trotzdem seine Hand dir entgegen. Поддерживает тебя. Und er hält dich fest. Ты не утонешь. Du wirst nicht untergehen. Ja. А мы как-то вот боимся ему довериться. Und manchmal haben wir Angst, uns ihm anzuvertrauen. Мы смотрим эти волны и говорим, этого не может быть. Wir schauen uns diese Wellen an und denken uns, ja, so kann es aber nicht sein. Но в какого Бога мы верим? An welchen Gott glauben wir? Я хочу задать каждому из нас вопрос. Ich möchte jeden einzelnen von uns eine Frage stellen. Когда ты в последний раз встречался с абсолютно довольным человеком? Wann hast du zum letzten Mal einen zufriedenen Menschen gesehen? Который вот, вот абсолютно всем доволен. Der wirklich der zufriedenste Mensch der Welt. Wann hast du so einen Menschen begegnet? Я не могу припомнить, честно. Ich kann mich an solche Zeit nicht erinnern. Но обычно бывает так. Aber manchmal ist es so. Вот ты встречаешь своего знакомого, говоришь, как дела? Du begegnest einem Bekannten und fragst ihn, ja, wie es ihm geht. Он говорит, о, нормально, там все хорошо. Und er sagt, ja, alles läuft gut. А потом вы как бы разговариваете. Und dann macht ihr weiter mit Gespräch. И он начинает рассказывать, в какой буре он сейчас варится. Und dann fängt er an, dir zu erzählen, in welchem Sturm er gerade steckt. И вот он жалуется на шефа, на непослушных детей, на мужа, на жену. Dann jammert er, weil er so einen Chef hat oder die Kinder sind so ungehorsam oder die Ehefrau. Может быть, мы даже о коварных соседях услышим. Vielleicht hören wir auch über die schrecklichen Nachbarn. Вы знаете, страшны не бури в нашей жизни. Wisst ihr nicht, der Sturm ist so schrecklich. Да, они даже нужны нам. Die brauchen wir sogar. Но вы знаете, вот стихия, она заставляет нас чувствовать себя такими маленькими. Wisst ihr, die Naturkatastrophen, also die bringen uns dazu, dass wir uns klein fühlen. Вот когда мы видим море, горы, вот что-то такое. Wenn wir Berge sehen oder die Meere, also etwas Gewaltiges sehen. Мы чувствуем себя таким маленьким, смирение приходит. Und dann bekommen wir Demut, wir fühlen uns sehr klein. Да. И вот эти бури, они даже нужны нам. Und diese Stürme braucht jeder Mensch von uns. Чтобы узнать себя. Damit wir uns selber erkennen чтобы können. Чтобы Бога всемогущего увидеть, когда он освобождает тебя. Damit wir auch den Herrn, den allmächtigen Herrn sehen können, Amen. Wo er dich da rausrettet. Но вот страшны не бури. Also nicht die Stürme sind so angsteinflößend. Ропот и недовольство. Sondern das Jammern und auch die Unzufriedenheit. Когда что-то происходит не по твоему сценарию. Wenn nicht nach deinem Szenario läuft. Когда ты берешь управление самолетом в свои руки. Wenn du das Lenkrad des Flugzeugs in deine Hände nimmst. Не доверяешь профессионалу. Und vertraust es nicht dem professionellen Mann an. А потом начинаешь обвинять Бога в крушении. Dann fängst du an, Gott zu beklagen, sich bei Gott zu beklagen, weil es ein Unglück passierte. Вы знаете, вот это недовольство и ропот, это болезнь нашего современного общества. Diese Jammer, ständiges Jammern und Unzufriedenheit, das ist die Krankheit der modernen Welt. Мы живем сейчас в таком комфорте. Wir leben zurzeit in so einem Komfort. В котором люди никогда еще не жили. In dem die Menschen noch nie drin waren. Но мы видим так мало благодарности. Aber wir sehen so wenig Dankbarkeit. Мало веры. Also zu wenig Glaube. Вот представь себе, что ты родился в 1900 году. Und stell dir vor, du bist im Jahr 1900 geboren. Когда тебе стукнуло 14 лет, du bist 14 Jahre alt geworden, началась Первая мировая война. Der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen. Она стоила 18 миллионам человек жизни. 18 миллионов Menschen sind umgekommen. Вскоре после этого gleich darauf началась пандемия испанки. Die spanische Grippe ist ausgebrochen. Die Pandemie. 50 миллионов умерших. 50 Millionen tote Menschen. Но ты выжил. Aber du bist am Leben тебе стукнуло 20. Du bist 20 Jahre alt geworden. В твои 29, in deinen 29 Jahren, вдруг наступил всемирный экономический кризис. Auf einmal gab es die Weltkrise. С инфляцией, Inflation, безработицей, Arbeitslosigkeit, голодом, Hungersnot. Люди всего мира пострадали. Und die Menschen der ganzen Welt hatten Not gehabt. В твои 33, in deinen 33 Jahren, к власти приходят нацисты. Die Nazis sind an der Macht. Когда тебе стукнет 39, wo du 39 Jahre geworden bist, начнется Вторая мировая война. fängt der Zweite Weltkrieg an. 60 Millionen человек погибают. 60 Millionen Menschen kommen um. В Холокосте погибает 6 миллионов евреев. In Holocaust kommen 6 Millionen Juden um. Но ты выжил. Aber du bist am Leben geblieben. И вот когда тебе 52, und wo du 52 Jahre alt bist, начинается Корейская война. Fängt auch der Koreanische Krieg an. В 64 начинается Вьетнамская война. 64 der Koreanische Krieg. Der Vietnamische Krieg. В 75 она заканчивается. Und wo du 75 bist, dann geht der Krieg zu Ende. Вот представь себе человек, который родился в 1985 году. Und stell dir vor, der Mensch, der im 1985 geboren ist, за 30, да, 35. Der ist jetzt 35 Jahre alt ungefähr. Он считает, что его бабушка и дедушка, und er denkt, dass seine Großeltern, которые, ну, не знакомы с компьютером или с айфоном, die den Computer nicht kennen, wissen nicht, wie man den, они совершенно не понимают, насколько тяжела жизнь. Und die verstehen gar nicht, wie schwer das Leben ist. Но это именно они выстояли во всех этих катастрофах. Aber genau solche Menschen, unsere Großeltern, sind am Leben geblieben oder sind durch solche schweren Zeiten gegangen. Или 25-летний человек сегодня. Oder der 25-jährige junger Mann. Он уже считает, что это конец света, если его амазонская посылка идет дольше 3 дней. Er denkt, es ist bereits Weltuntergang, wenn sein Päckchen 3 Tage lang пишет, звонит, там, где моя посылка, да? Und er schreibt dir schon an und fragt, ja, wo mein Päckchen bleibt. Это катастрофа, если у меня недостаточно лайков в моем Инстаграме. Das ist bereits eine Katastrophe, wenn ich nicht genug Likes habe auf Instagram. Вы понимаете, да? Ihr versteht mich. Мы сегодня ворчим. Also wir jammern heute. Что нам приходится носить маски? Weil wir die Masken tragen müssen. В магазинах или общественном транспорте. В Laden oder in öffentlichen Verkehrs. Люди ропщут. Und die Menschen, die jammern. Что им пришлось посидеть на карантине там несколько пару месяцев или сколько-то недель? Weil die ein paar Monate in der Quarantäne geblieben sind. Да, дома со всеми удобствами. Ja, zu Hause mit dem ganzen Komfort. У нас дома есть развлекательные гаджеты. Ja, wir haben alles, was wir brauchen zu Hause, die Gadgets. У нас есть телевизор, у нас есть электричество. Wir haben Strom, wir haben Fernseher. Компьютер, Интернет. Computer, Internet. Вы понимаете, все удобства. Also alles, was wir brauchen, der ganze Komfort. Ja. Но раньше всего этого не было. Aber früher hatten die Menschen sowas nicht gehabt. Но люди, они не теряли своего жизнелюбия. Aber die Menschen haben diese Lebenslust nicht verloren. Они справлялись с этими проблемами. Und die konnten diese Probleme überwältigen. А сегодня мы слышим, люди сидят в карантине, они в депрессии. Und heute hören wir die Menschen, die in Quarantäne sitzen, die haben Depression. Они, у них депрессия. Die haben Depression. Сидят дома со всеми удобствами, у них депрессия. Die sind zu Hause mit allem Komfort und erleben Depressionen. Да, мы сегодня благодаря государству более-менее как-то мирно переживаем эту пандемию, правда? Also wir erleben eigentlich jetzt sehr friedlich diese Pandemie dank dem Staat. Все-таки это совсем не то, что переживали наши бабушки и дедушки. Das ist gar nicht das, was unsere Großeltern erlebt haben. Поэтому, может быть, нам уже хватит быть такими эгоистичными. Deswegen sollen wir aufhören, so egoistisch zu bleiben. Может быть, нам хватит жаловаться на жизнь. Wir sollen aufhören, uns auf das Leben zu jammern. Меня кто-нибудь понимает здесь вообще? Versteht mich jemand hier? Я хочу вдохновить вас. Und ich möchte dich ermutigen. Да ну их эти маски. Egal, auf diese, wurscht mit diesen Masken. Да поносим мы их еще, вон красивые какие стали, да? Ja, wir tragen sie noch ein bisschen, aber wir sind trotzdem hübsch. Веселые даже есть. Und wir freuen uns trotzdem. Да. Я хочу спросить. Und möchte ich fragen. Насколько ты сегодня удовлетворен своей жизнью? Wie zufrieden bist du heute mit deinem Leben? Как звучат твои молитвы? Wie deine Gebete erklingen? Если в тебе вера и стойкость? Hast du den Glauben und die Standhaftigkeit? Okay. Конечно, всегда будут трудности. Natürlich wird es immer Schwierigkeiten geben. Мы же не рассчитывали, что в жизни все будет гладко, правда? Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass alles im Leben glatt läuft. Но Иисус ведь нам такого и не обещал. Aber Jesus versprach uns auch nicht. Он же не обещал нам это. Der hat uns auch nicht versprochen. Он обещал нам быть с нами. Er hat uns versprochen, mit uns zu sein. Всегда во всякое время. Immer und zu jeder Zeit. Да, будут бури. Ja, es wird Stürme geben. Может быть, эти волны и брызги, они даже намочат тебя. Vielleicht diese Wellen, die werden dich nass machen. Может быть, ветер потреплет твою одежду. Vielleicht der Wind wird ein bisschen deine Kleidung kaputt machen. Дизайнерскую. deiner Markenkleidung. Да. Может быть, ты даже пару синяков получишь. Vielleicht bekommst du noch paar blaue Flecken davon. Но ты живой. Aber du bist am Leben. Мокрый, это не страшно. Du bist nass, aber das ist doch nicht schlimm. Ты живой. Du bist am Leben. Иисус рядом. Und Jesus ist bei dir. Он вовремя придет тебе на помощь. Und er kommt rechtzeitig zu deiner Situation. Amen. Amen. Давайте с 1 Коринфянам 10 глава 13 стих еще прочитаем. Lass uns noch 1 Korinther 10, 13 anschauen. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Если мы христиане, wenn wir Christen sind, нам нужно следовать за Господом. Müssen wir dem Herrn nachfolgen. Нам нужно верить Ему. Wir sollen ihm Glauben schenken. Верить Ему. Wir sollen ihm Glauben schenken. Верь Господу всегда. Schenke dem Herrn im Не Glauben важно, immer. Что происходит. Egal, was kommt. Держись за Его руку. Halte seine Hand fest. Он обещал, что Он не потеряет тебя. Er hat dir versprochen, dass er dich niemals alleine lässt. Никто тебя не похитит из Его руки. Dass keiner dich aus seiner Hand stehlen wird. До тех пор, пока ты будешь за него держаться. Bis du dich selber an ihm festhältst. Мы познали Господа. Wir haben den Herrn erkannt. Он нас простил. Er hat uns vergeben. Он нас освободил. Er hat uns befreit. Он исцелил нашу душу и тело. Er hat unsere Seele, unseren Körper geheilt. И вот казалось бы. Und wir denken manchmal. Вот только вперед за веру за царя Иисуса, да? Oder wir können sagen, ja, jetzt für Jesus gehen wir weiter. Но что-то происходит не так часто в нашей жизни. Aber manchmal läuft nicht alles so glatt, wie wir es uns wünschen. Вот как у тех израильтян в пустыне. Wie die Israeliten der Wüste damals. Да, которым мы в прошлый раз говорили, помните, да? Über die wir auch letztens gesprochen haben. Они привыкли верить. Die haben diese Gewohnheit gehabt zu glauben. Они привыкли, что все им на блюдечке. Die haben die Gewohnheit gehabt, die bekommen alles auf dem Tellerchen. Они не привыкли сражаться за свое за свое обетование. Die haben sich nicht angeeignet für sein verheißenes Land zu kämpfen. И многие из них не получили свою обетованную землю. Und viele haben ihr verheißenes Land nicht bekommen. Хотя они были благословлены Богом. Obwohl sie von Gott gesegnet waren. Они были Его избранным народом. Sie waren sein auserwähltes Volk. И знаете, это какие-то это большие преимущества быть избранным, правда? Wisst ihr, das sind große Vorteile, von Gott auserwählt zu sein. Но было ли что-то, вот что Бог для них не сделал? Gab es irgendwas, was Gott für sie nicht getan hätte? Но они постоянно роптали. Aber sie haben ständig gejammert. Постоянно ворчали. Die haben ständig gemurrt. Они раздражали этим Богом. Und so haben sie auch zornig Gott gemacht. Поэтому пусть к тебе не доберется вот эта крамольная мысль. Deswegen so ein dummer Gedanke, sollst du nicht gar nicht drauf kommen. Что Бог тебе что-то должен. Dass Gott dir etwas schuldig ist. Это мы ему должны. Wir sind Gott etwas schuldig. До конца своей жизни. Bis zum letzten Tag unseres Lebens. Все, что Он сделал для нас. Für alles, was er für uns getan hat. Аминь. Amen. Аминь. И вот что мы исповедуем сегодня. Und was proklamieren wir heute? В своей повседневной жизни. Mit unserem alltäglichen Leben. На своих кухнях. In unseren Küchen. Или в своих бюро, я не знаю, на работу. Oder auf der Arbeit in Büros. Какое будущее для себя, для своих детей? Welche Zukunft proklamieren wir für uns, für unsere Kinder? О, у меня нет денег. Ich habe kein Geld. У меня нет мужа или жены. Ich habe keinen Ehemann, keine Ehefrau. У меня нет друзей. Ich habe keine Freunde. Мне не с кем поговорить. Ich habe niemanden, mit dem ich никто не понимает. Keiner versteht mich. Понимаете? Versteht ihr mich? Мы вот можно постоянно квасить себя, что-то быть недовольным. Man kann ständig unzufrieden sein und nur jammern. И вот всем этим испортить свое будущее. Und seine Zukunft total versäumen damit. Ведь точно так вот было с Израилем. Genau so war es auch mit Israel. Они роптали. Sie haben gejammert. Раздражали Бога. Sie haben Gott zornig gemacht. Я понимаю, конечно, пустыня это не Мальдивы. Ja, natürlich, die Wüste sind keine Malediven. Да, но это не Египет. Aber das ist auch kein Ägypten. Где было рабство. Wo die Knechtschaft war. Где были побои и как это убогая жизнь. Wo die geschlagen wurden, wo sie ein schlechtes Leben gehabt haben. Но давайте мы сегодня будем честными с собой. Aber lass uns heute ehrlich sein mit uns Даже selbst. Если ты, может быть, в пустыне находишься. Wenn du auch in der Wüste bist. Может быть, ты еще не достиг своей обетованной земли. Vielleicht bist du noch nicht in deinem verheißenen Но Land drinnen. Но даже в этой пустыне. Aber auch in so einer Wüste. Господь заботится о тебе. Kümmert sich der Herr um dich. Он дает тебе манну каждый день. Er gibt dir die Manna jeden Tag. Он исцеляет твои болезни. Er heilt deine Krankheiten. Он держит тебя за руку. Er hält dich in deiner Hand fest. Ведет тебя, защищает тебя. Er führt dich weiter und er beschützt dich. И это гораздо лучше Египта, из которого тебя вывел. Viel besser als Ägypten, wo er dich rausgeführt hat. Скажи громко аминь. Sag laut Amen. Аминь. Amen. Аминь. И ты это пережил. Und du hast es erlebt. Ты это пережил. Du hast es erlebt. А миллионы людей нет. Und Millionen von Menschen haben es nicht erlebt. Это твое обетование. Und das ist deine Verheißung. Буду с тобой. Ich werde bei dir До скончания века. Bis zum letzten Tag deines Lebens. Проведу тебя. Ich werde dich führen und leiten. Доведу до небес. Ich werde dich bis zum Himmel hin Никто bringen. Не похитит тебя из моей руки. Keiner wird dich stehlen aus meiner Hand. Ты выберешься из бурь. Und du wirst auch aus dem Sturm herauskommen. Потому что я укрощаю эти бури. Weil ich lege dir Wellen still. Только верь, смотри на меня. Also nur schau auf mich und vertrau mir. Amen. Amen. Ну, вы знаете, вот, ну, всегда вот вспомнится этот лук, чеснок, которого сегодня нет в этой пустыне. Wisst ihr, die Menschen werden sich ständig daran erinnern, wo sie Knoblauch, wo sie Zwiebel hatten, Melonen. Ja. Вот сегодня нет в пустыне. Also heute gibt's die Wüste nicht. А в Египте было. Beziehungsweise, wir haben das nicht, aber wir hatten es damals in Ägypten. Да, вот Господь, ты нам посылаешь манну. Also, Herr, du schickst uns Manna. Но чеснока-то нет. Aber den Knoblauch haben wir nicht. А он нам для здоровья нужен. Aber wir brauchen es für die Gesundheit. Надоело это манна. Wir haben genug von dieser Manna. Да еще со вкусом медом. Und auch mit diesem Geschmack vom Honig. Да. И вот И знаете, вот и вспоминают эти дыни. Und die erinnert sich an die Melonen. Да, там дыни были в Египте. Ja, die Melonen gab es doch in Ägypten. Ну, правда, раз в год, когда у фараона было хорошее настроение. Aber eigentlich einmal im Jahr, wo der Pharao gute Laune hatte. Но сегодня это манна. Aber heute ist es die Manna. Вы понимаете, одежда наша, обувь не ветшает. Und die Kleidung, die wird nicht alt. Да не болеем мы, понимаете ли. Und wir werden nicht krank. Да, вот столб огненный ночью нас греет. Die Feuersäule, die wärmt uns nachts. Да, днем вот облачно от жары защищает. Und dann die Wolkensäule, ja, haben wir dann Schatten von ihr. Но все равно. Aber trotzdem. Но вот чеснока, лука, дыни нет. Knoblauch, Zwiebeln und Melone ist nicht da. Господь, ты нас обделил. Herr, du hast uns vernachlässigt. Да, пожадничал. Du, es war dir zu schade, uns was zu geben. Вот если такое происходит в твоем сердце, Wenn sowas in deinem Leben passiert, in deinem тогда Herzen, нужно скорее покаяться. Musst du schnellstmöglich die Buße tun. Просто поменяй свое мышление. Ändere deine Denkweise. Стань благодарным Богу за все, что Он делает для тебя каждый день. Sei ein dankbarer Mensch Gott gegenüber für all das, was er für dich tut. Аминь. Amen. Господь все сделал для нас. Der Herr hat schon alles für uns verbracht. Он вдохновляет нас. Er ermutigt uns. Он не устает взывать к нам. Er wird nicht müde davon, zu uns zu rufen. Он дает нам веру, когда она остывает. Er gibt uns auch den Glauben, wenn es zu schwach wird. Когда нет сил идти, он несет нас на руках. Wenn wir keine Kraft mehr haben, dann hält er uns in seinen Armen. Но мы часто все равно не можем довериться Господу. Aber zu oft können wir uns nicht an den Herrn vertrauen. И верующие живут какими-то своими иллюзиями, а не верою. Und die Gläubigen, die leben in ihren Illusionen und nicht durch den Glauben. Понимаете, насколько это огорчает Господа? Das macht den Herrn traurig. Он говорит, да проснитесь вы уже в конце концов. Und er sagt, seid wach. Да посмотрите вы на меня. Schaut doch zu mir auf. Да посмотрите на все, что я для вас сделал. Schaut doch um euch herum, alles, was ich für euch getan habe. Да поверьте вы в конце концов моим словам. Und glaubt an meine Worte letztendlich. Иисус говорит, когда я приду на землю, найду ли я веру? Und Jesus sagt, wenn ich wieder auf die Welt komme, werde ich den Glauben finden. Это очень серьезные слова. Das sind sehr wichtige und ernsthafte Worte. Господь сомневается. Der Herr hat Zweifel. Найду ли я веру? Ob er den Glauben finden wird. Нам стоит над этим подумать. Wir sollen uns Gedanken drüber machen. Вот качество твоей христианской жизни, also die Qualität von deinem christlichen Leben, зависит от степени твоего доверия Господу. Hängt davon ab, wie viel Glauben oder Vertrauen du dem Herrn schenkst. Хочешь верить чудеса? Willst du an die Wunder glauben? Хочешь видеть чудеса в своей жизни? Willst du die Wunder sehen in deinem Leben? Тогда включай свою веру. Dann schalt deinen Glauben ein. Проявляй свою веру на дела. Zeige deinen Glauben in the Tat, an the Tat. У пророка Иеремии 29 глава 11 стих. Und Jeremia 29:11. Ой, я люблю это место. Ich liebe diese Bibelstelle. Говорит, что я только я знаю намерения о вас. Nur ich kenne das Vorhaben über euch. Намерения во благо, не на зло. Die dienen auch über spricht der Herr Gedanken des Friedens. На благо, а не на зло. Des Friedens und nicht des Unheils. Чтобы дать вам будущность и надежду. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Бог дает будущность и надежду. Der Herr gibt uns die Zukunft und die Тебе. Hoffnung. Dir. Тебе. Dir. Давайте будем доверять Ему. Lass uns dem Herrn vertrauen. Доверять schenken. Его любви, Его мудрости. Auch der Liebe und auch der Weisheit. Вот Иисус сказал однажды. Und Jesus sagte einmal. Где твое сокровище? Wo dein Schatz ist, там будет твое сердце. Dort wird auch dein Herz sein. Правда? Das stimmt. И наоборот также, где твое сердце, там будет твое сокровище. Und auch umgekehrt, wo dein Herz ist, dort wird dein Schatz sein. И твои глаза всегда будут смотреть туда, где твое сокровище. Deine Augen werden immer dahin gerichtet, wo dein Schatz ist. Поэтому это важно, вот это ожидание от Господа. Deswegen ist Erwarten auf den Herrn ist umso wichtiger. Ожидание от ожидание лучшего будущего. Das Warten auf die bessere Zukunft. Пусть твое сокровище будет в Господе. Dein Schatz soll im Herrn sein. Да, и важно еще готовиться к этому будущему. Es ist auch wichtig, dass wir auf diese Zukunft uns vorbereiten. То, что Бог хочет тебе дать. Das, was der Herr dir geben möchte. Вот эта тема веры. Und dieses Thema des Glaubens. Сверхъестественная вера. Übernatürlicher Glaube. Она меня как-то вот закрутила в последнее время. Das hat mich irgendwie so mitgenommen in letzter Zeit. Я много думаю об этом. Ich mache mir sehr oft drüber Gedanken. Ну, вроде все понятно. Eigentlich ist alles klar. Вы знаете, у меня появилось так много вопросов к Богу. Aber ich habe so viele Fragen an Gott bekommen. И так много пока без ответов. Und so viele unbeantwortete Fragen. Но я пока я в разговоре с Господом. Aber ich habe jetzt die Unterhaltung mit Gott. Если я что-то получу, я с вами поделюсь. Wenn ich etwas von ihm bekomme, werde ich mit euch auf jeden Fall teilen. Просто это настолько важно. Das ist so wichtig. Верить. Glauben. И ожидать от Господа. Von Gott zu erwarten. Да. Вот один старик, он наставлял своего внука. Ein alter Mann hat seinen Sohn oder sein Enkelkind zurechtgewiesen. Да, и он говорит, сынок, не плыви по течению. Er hat ihm schlaue Dinge gesagt. Er hat gesagt, fließe nicht mit dem Strom. Не плыви против течения. Fließe nicht gegen den Strom. Но плыви туда, куда тебе надо. Sondern schwimme dahin, wo du hin musst. И вот человек, который не имеет цели в своей жизни. Und der Mensch, der kein Ziel in seinem Leben hat. Который не молится об этом Богу. Der darüber nicht zu Gott betet. Он позволяет течению нести его. Und er lässt auch zu, dass dieser Strom ihn mitnimmt. Он не плывет туда, куда ему надо. Und er schwimmt nicht dahin, wo er hin will. Поэтому это так важно, знать Божьи намерения о тебе. Deswegen ist es so wichtig, die Vorhaben über dich von Gott zu erfahren. Как жить? Wie du zu leben hast. С кем жить? Mit wem du zu leben hast. Где жить? Wo du leben kannst. Решайте вопросы с Господом, если ты христианин. All diese Entscheidungen treffe mit Gott, wenn du ein Christ bist. Ты не можешь войти в наследие, если ты к нему не готовишься. Du kannst nicht in diese Erbschaft hineinkommen, wenn du dich nicht darauf vorbereitest. И вот эти решения, которые ты принимаешь сегодня, und diese Entscheidungen, die du heute triffst, они определяют твое будущее завтра. Die bestimmen auch deine Zukunft, dein Morgen. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Versteht mich jemand, worüber ich jetzt gerade spreche? Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. И вот человек, который посвящен Господу, und der Mensch, der sich Gott hingegeben он следует hat, за ним, er folgt ihm, доверяет ему, er vertraut ihm. Ну и что, что бури? Ja, egal, ob es Stürme gibt. Ну и что, что ветер бывает противный? Ja, egal, dass der Wind mir entgegenkommt. Зато Господь со мною. Aber der Herr ist bei mir. Он в моей лодке. Er ist in meinem Boot. О, ему подчиняется все. Und alles unterwirft sich Jesus Gott. Und er ist bei mir. Аминь. Он свидетель в этой буре. Und er ist auch свидетель. Und er ist auch der Zeuge in diesem Sturm. Вот если ты сейчас находишься вот в этом всем. Wenn du dich gerade in so einer Situation befindest. Он свидетель твой в этой буре. Er ist der Zeuge von deinem Sturm. Он находится сейчас с тобой в этой буре. Und er ist mit dir in diesem Sturm. Даже если может быть тебе кажется, что он спит в твоей лодке. Auch wenn du vielleicht denkst, dass er schläft in deinem Boot. Или может быть тебе даже кажется, что он призрак какой-то где-то. Vielleicht denkst du, es ist ein Gespenst. Постарайся все равно найти его взгляд. Aber versuche trotzdem, seinen Blick zu empfangen. Смотри на Иисуса. Schau zu Jesus auf. Узнай его мнение в отношении этой ситуации. Und erfahre seine Meinung über deine Situation. Конечно, у тебя есть свое мнение. Natürlich hast du deine eigene Meinung. Но твое мнение это всего лишь твое мнение. Aber deine Meinung bleibt deine Meinung. Но, потому что ты не все знаешь. Weil du kannst nicht alles wissen. Но Иисус, он все знает. Aber der Herr, Jesus, weiß он alles. Он этот мир творил в конце концов. Er hat diese Welt erschaffen letztendlich. Да, и его мнение это истина. Seine Meinung, das ist die Wahrheit. И это решение в твоей ситуации. Das ist auch die Lösung in deiner Situation. Иисус сказал, что я есть истина. Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. Кто-нибудь верит этому? Glaubt jemand an diese Wahrheit? Иисус, он есть истина. Jesus ist die Wahrheit. И в твоей ситуации. In deiner Situation. Очень важно узнать его мнение. Ist auch wichtig, seine Meinung zu erfahren. Когда ты с Иисусом. Wenn du mit Jesus bist. Это вообще не важно. Ist auch nicht wichtig. Сколько ты имеешь? Wie viel du hast? Или чего ты там не имеешь? Oder was du nicht hast? Ты свободен. Du bist ein freier Mensch. Ты свободен. Du bist ein befreiter Mensch. Ты защищен. Du bist ein geschützter Mensch. Господь с тобою. Der Herr ist mit dir. И у тебя есть будущее. Und du hast eine Zukunft. У тебя есть лучшее будущее. Du hast eine bessere Zukunft. У тебя есть награда. Du hast einen Lohn. У тебя есть награда в небесах. Du hast einen Lohn im Himmel. О, Господь, спасибо тебе. Danke dir, Herr. Ты сказал, du hast gesagt, что я приготовлю вам место. Ich werde euch einen Platz vorbereiten. Давайте мы встанем и помолимся. Lass uns jetzt aufstehen und beten. Ты обещал, Господь, du hast versprochen, Herr, быть с нами mit uns zu sein. До конца нашей жизни. Bis zum letzten Tag unseres Lebens. И твое слово, оно не проходит напрасно. Und dein Wort wird nie umsonst gesprochen. Ты верен своим словам. Du bleibst treu deinen Worten. И мы принимаем сегодня твое обетование und в нашу жизнь. Deine Verheißungen an in unserem Leben. Я благодарю тебя, Господь, und danke dir, Jesus, что ты берешь штурвал моей жизни в свои надежные руки. Dass du das Lenkrad in deine zuverlässigen Hände nimmst. Благодарю тебя, Господь, ich danke dir, Herr, что ты мудрый, dass du ein weiser Gott bist, что ты знаешь все ситуации, dass du alle Situationen kennst, и ты можешь их разрулить. Und du kannst sie auch auslenken. Благодарю, что у тебя есть решение для любой моей ситуации. Danke, dass du jede Lösung parat hältst für uns. Тебе все повинуется. Alles ist dir unterordnet. Все мои бури. Jeder Sturm. Они повинуются твоему голосу. Das ist dir unterworfen, deine Stimme. Иисус, я повинуюсь тебе сегодня. Ich stelle mir dir unter heute. Даже когда я ничего не понимаю, то, что происходит. Auch wenn ich nichts verstehe, was gerade passiert. Даже когда я не вижу света. Auch wenn ich kein Licht sehe. И даже если я тебя не вижу, Иисус. Auch wenn ich dich nicht sehe. Я верю, что ты рядом. Ich glaube daran, dass du bei mir что bist, ты держишь меня за руку. Dass du mich in meine Hand hält, у тебя есть для меня будущее. Und du hast eine Zukunft für mich. У тебя есть для меня награда. Du hast einen Lohn für mich. Ты доведешь меня до небес. Du wirst mich zum Himmel hinbringen. И мои близкие. Und meine Verwandten. И мои дети. Meine Kinder. Мой муж или жена. Mein Ehemann und meine Ehefrau. Мои родители. Meine Eltern. Я хочу всех взять с собой. Ich möchte alle mitnehmen. И я верю, Господь. Und ich glaube auch daran, что через меня. Dass auch durch mich. Ты будешь влиять также на их жизнь. Wirst du auf ihr Leben Einfluss nehmen. Я позволяю тебе войти во все сферы моей жизни. Ich erlaube dir, in jede Sphäre meines Lebens hineinzutreten. Я говорю, что ты мой Господь. Und ich proklamiere, du bist mein Herr. Господь моей жизни. Der Herr meines Lebens. Благодарю тебя. Ich danke dir. Прославляю тебя. Ich preise dich. И поклоняюсь тебе. Und ich bete dich an. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Аминь. Amen. Давайте подарим ему аплодисменты. Lass uns Gott einen Riesenapplaus schenken.